Christian Weißenborns Eltern kämpften während der Hitler-Diktatur gegen die Nazis. Jetzt hat Weißenborn mit »Die guten Feinde«, »Mein Vater, die Rote Kapelle und ich« einen Dokumentarfilm über seine Eltern und andere Mitglieder der Roten Kapelle gemacht. Christian Weißenborns Vater Günther hatte Glück, denn die geheime Staatspolizei, kurz Gestapo, tötete nach dem Alphabet. An dem Tag, an dem er sterben sollte, kam die Rote Armee. Einen Tag später wäre es für ihn wahrscheinlich zu spät gewesen. Günther Weißenborn war während des Nationalsozialismus in einer Widerstandsgruppe gegen die Nazis aktiv. Von den Nazis wurde die Gruppe Rote Kapelle genannt. Meine Eltern hatten viele Freunde und oft fielen Worte wie Widerstand und Rote Kapelle. Erst später konnte ich die Geschichte von Günther und Joy in all ihrer Tiefe begreifen. Ihren Mut, ihre Verzweiflung, ihre Konsequenz und Gradlinigkeit. Weißenborn arbeitet mit historischen Materialien. Auch Filmaufnahmen seiner Familie sind dabei. Außerdem lässt er Verwandte anderer Mitglieder der Gruppe erzählen. Die Nationalsozialisten glaubten, dass die Rote Kapelle eine linke Widerstandsgruppe ist, die für die Russen arbeitet. Doch die Rote Kapelle war keine komplett kommunistische Gruppe, sondern eine Organisation von sehr unterschiedlichen Menschen, die alle etwas gegen die Nazis tun wollten. Ab 1942 wurden mehr als 140 Mitglieder der Roten Kapelle verhaftet. Auch Günther Weißenborn und seine Frau Margarete, genannt Joy. Es ist furchtbarer Ernst geworden. Ich wundere mich, dass ich sehr ruhig und gefasst bin. Mit den Beamten einen kleinen Witz machte und an dich, meine Schicksalsfrau, dachte. Muss ich sterben, so werde ich tapfer und schweigsam sterben. Es ist Krieg. 59 Mitglieder der Gruppe wurden zum Tod verurteilt und starben. Günther und Joy Weißenborn überlebten. Der Dokumentarfilm »Die guten Feinde – Mein Vater, die Rote Kapelle und ich« von Regisseur Christian Weißenborn kommt am 27. Juli in die deutschen Kinos.